Kapitel 26. Der Segen Abrahams oder der Fluch Adams. Vor einigen Jahren gab es eine Phase in meinem Leben, in der ich viel Zeit damit zubrachte, den Herrn in Bezug auf die Frage der übernatürlichen Versorgung zu suchen. Es war eine Zeit des intensiven Studiums und Nachdenkens über diese wichtige Wahrheit. Ich fühlte mich sehr herausgefordert, denn der Herr arbeitete an meinem Herzen. Durch eine Reihe von Gott geplanten Ereignissen, Prophetien und prophetischen Träumen begann der Herr an meinem Herzen zu wirken. Ich würde dir gerne erzählen, was in meinem Herzen und Leben geschah. Ich möchte mit einer sehr wichtigen Frage starten: Lebst du unter dem Fluch Adams oder unter dem Segen Abrahams? Natürlich möchte niemand, der klar denken kann, unter irgendeiner Art von Fluch leben. Nachdem Adam gesündigt und beschlossen hatte, es sei besser, seinen eigenen Wünschen zu folgen, anstatt Gott zu gehorchen, wurde ihm in 1. Mose 3,19 angekündigt, dass er die Konsequenzen eines Fluches erleiden würde. Gott sagte ihm: Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Bevor Adam sündigte, lebte er unter dem Segen Gottes. Nachdem Sünde ins Spiel kam, wurde alles anders. Plötzlich veränderte sich seine Position. Anstatt aus der Ruhe und dem Segen herauszuarbeiten, sollte er jetzt ohne Schweiß keine Frucht mehr sehen. Wenn wir über Wohlstand und übernatürliche Versorgung reden, ist es sehr wichtig, dass wir verstehen, dass der erste ganze Tag, den Adam auf der Erde verbrachte, der siebte Tag war. Gott hatte ihn am sechsten Tag erschaffen, so dass sein erster vollständiger Tag der siebte Schöpfungstag war. Was hatte Gott am siebten Tag erschaffen? Nichts. Alles war vollendet, alles, was Adam brauchen würde, hatte Gott schon im Rahmen seiner übernatürlichen Versorgung bereitgestellt. Es war der Ruhetag. Adam begann sein Leben auf der Erde am Ruhetag und genoss die Segnungen Gottes und seine überfließende Versorgung. Ja, es stimmt, Gott gab ihm einen Auftrag und Arbeit, Gott gebot ihm, fruchtbar zu sein. Er sollte das aber nicht im Schweiße seines Angesichts und in eigener Anstrengung tun, sondern aus einer Position der Ruhe heraus, im vollendeten Werk Gottes ruhend. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir über übernatürliche Versorgung sprechen, geht es nicht um unsere Anstrengungen, Begabungen oder Fähigkeiten. Sie kommt zustande, wenn wir im Glauben gemäß dessen handeln, was Jesus für uns am Kreuz erworben hat. Alles, was wir jemals brauchen werden, um Gottes Plan für unser Leben zu erfüllen, ist für uns schon erschaffen worden. All unsere materielle Versorgung existiert schon in der geistlichen Welt. Durch einfachen Glauben bringen wir sie in unser Leben hinein. Das ist wahrer Wohlstand. Ich kenne nicht viele Menschen, die wirklich so leben. Wahrscheinlich gibt es viele, die so leben, aber ich bin einfach noch nicht vielen von ihnen begegnet. Ich kenne reiche Leute, die über Wohlstand reden und an ihn glauben. Aber sie haben mich noch nicht davon überzeugt, dass sie wirklich an ihn glauben. Die meisten von ihnen glauben noch immer an ihre eigenen Fähigkeiten, Reichtum zu schaffen, im Geschäftsleben erfolgreich zu sein und an alle anderen natürlichen Möglichkeiten, die Reichtum hervorbringen. Obwohl es schön ist, so zu leben, gibt es einen besseren Weg. Alle gerade erwähnten Fähigkeiten und Möglichkeiten sind von Faktoren abhängig, auf die sie keinen Einfluss haben, wie zum Beispiel von der Wirtschaft und von anderen Menschen. Wenn die Weltwirtschaft zu einem kompletten Erliegen käme, die Börse weltweit kollabieren und ein dritter Weltkrieg ausbrechen würde, in den ihre eigenen Länder stark verwickelt wären, und die Weltwährungen entwertet würden, was würde dann aus ihnen werden? Die einzigen, die sicher Leben und Versorgung erfahren würden, wären diejenigen, die an wirklichen Wohlstand glauben und in kompletter Abhängigkeit von Gott leben. Ich bin mir bewusst, dass der Fluch, der über Adam ausgesprochen wurde, eine reale Situation beschreibt, wo Dornen und Disteln die Erde füllten und seine Arbeit erschwerten, aber ich glaube, dass sich dahinter eine tiefe, wichtige geistliche Wahrheit verbirgt. Als ich diesen Vers las, über ihn nachdachte und der Herr dabei mein Herz durchleuchtete, wurde mir klar, dass ich viele Male mein Leben genauso gelebt hatte. Aber als noch schlimmer erkannte ich, dass ich ganz tief in meinem Herzen auch erwartete, im Schweiße meines Angesichts arbeiten zu müssen, wenn ich erfolgreich sein wollte. Ich weiß, wir glauben so viele wunderbare Schriftstellen, in denen es um Glauben und Vertrauen in Gott geht, aber nicht die Kenntnis der Schriftstellen beweist unseren Glauben, sondern unsere Haltungen, unser Handeln und die Worte, die wir in Zeiten tiefster Bedrängnis sprechen. Von der Schrift her weiß ich, dass der Herr mich liebt und mich segnen möchte. Aber als der Herr mir einige Bereiche meines Herzens zeigte, hat mich diese Offenbarung zutiefst geschockt und ans Kreuz getrieben. Ich realisierte, dass ich tief in meinem Herzen glaubte, dass der Erfolg von dem Maß meines Schweißes abhängig sei, also von meiner Anstrengung. Anders ausgedrückt, wenn ich nicht erfolgreich bin, muss ich mich noch mehr anstrengen, noch mehr ins Schwitzen kommen. Wenn Dinge scheinbar erfolglos sind, liegt es daran, dass ich keinen Erfolg hervorgebracht habe. Es ist erstaunlich, wie diese Haltung direkt auf Adam zurückzuführen ist. Es fällt uns so leicht, auf unsere Leistungsfähigkeit fixiert zu sein, und darauf, was wir erreichen und wie viel Schweiß es uns gekostet hat.